Ja, schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 33, dem Podcast, wo man die Mitpodcaster vom Fußball abwerben muss. Hallo Tom? Ich habe doch gesagt, ich habe keinen Bock. Du machst jetzt nicht mit? Ich mache nicht mit. Du machst so auf Internet Spielverderber? Ja, genau. Ja. Dann, ich suche nur noch hier jetzt gerade den Livestream. Sollte ich den nicht finden, mache ich vielleicht doch mit. Ansonsten, nee, guck ich Fußball. So. Den Fußball-Livestream? Den Fußball-Livestream. Kann mir irgendjemand im Chat vielleicht helfen? Echt, ey. Es geht alles nicht. Kabel 1. Wer guckt eigentlich Kabel 1? Früher habe ich gerne Kabel 1 geguckt. Das war hier so die besten Filme aller Zeiten. Da kam immer so gut Airwolf und oh Gott, Airwolf, krass. Und ja. Was trinkst du heute, Christian? Oh, das willst du nicht wissen. Dann will ich es nicht wissen. So, was haben wir denn? Dann fange ich an mit einem Gedicht. Ja? Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. So. Hast du die Tagespresse verfolgt? Nee, aber ich habe dir auch gerade nicht zugehört, weil ich habe gerade gesehen, dass das Backup-Recording noch nicht lief und das musste ich jetzt erstmal an den Start bringen. Das hat sich ja gar nicht. Das warum sage ich jetzt erst? Das, alt und mit letzter Tinte. Das reimt sich ja gar nicht. Ja, es ist ja auch irgendwie Agitprop oder sowas. Es ist ja, also was man heute so Gedicht nennt, das ist sowieso totaler Witz. Die hatten neulich in der Zeit irgendwie so eine 58.000-teilige Serie, das ist im Politikteil, jedes Mal von aufstrebenden Neugedichteschreibern, Lyrikern oder wie auch immer, so Gedichte, politische Gedichte da abgedruckt haben, ganzseitig. Und ganz ehrlich, keins von denen hat sich gereimt. Also für mich ist ein Gedicht irgendwas, was irgendwie so ein Metrum hat und sich reimt, aber irgendwie heutzutage reimt sich ein Gedicht nicht mehr. Das muss so, weil das ist modern und cool und alles. Ja, ich komme da auch gar nicht mit klar. Danke für das Wort Metrum, das kannte ich oder das war das, was mir fehlte, weil ich bin da irgendwie, ich habe das irgendwie immer so gesagt, bei mir muss ein Gedicht vom Takt her oder sowas passen. Also mit nichts komme ich noch weniger klar, als wenn irgendwie so zu besonderen Anlässen wie einer Hochzeit, einer Betriebsfeier oder sonst was, irgendwelche Billo-Gedichte vorgelesen werden, wo dann eine Silbe fehlt oder eine Silbe zu viel ist. Da kriege ich jedes Mal innerlich so voll die Mordlust. Und noch schlimmer ist das halt mit diesem neumodischen poetischen Kram, wo dann halt noch der Reim fehlt. Also ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Nee, also mir geht es irgendwie genauso. Also es muss schon wirklich gut sein, dass ich irgendwie sowas, dass ich das dann irgendwie schluck. Ja? Aber wenn irgendwie, also ich bin da ganz klassisch irgendwie unterwegs. Also ich bin nicht in der Lage, hier irgendeinen Fußballstream zu finden. Das ist ja echt ätzend. Ich kann kein Internet mehr. Tja, seit hier Kino, TO und so weg ist, ne, ist nichts mehr. Nee, echt jetzt, ey. Echt jetzt, ey. Da packe ich jetzt nur noch meine Geheimwaffe aus und zwar visivic.tv. Kann ich jedem Live-Sport-Fan nur empfehlen. visivic.tv. Wer Bundesliga gucken will, bei Sky oder so, also wer quasi einen halb inoffiziellen Sky-Test-Account hier und so. Der möge dich irgendwie mal anhauen. Ich will damit nichts zu tun haben. Genau. Der visivic.tv, ganz offiziell. Alle Fußballspiele. So, wer spielt denn heute? Hannover? Ich will hier von diesem Fußball nichts mehr. Schalke. Ach, ich finde, Schalke ist eh raus. Gucken wir uns Hannover an. So, wo muss ich denn jetzt hier drücken? Das ist jetzt voll unspannend alles, ne? Ja, ja. Wir gucken mal, wie lange wir das so durchhalten. Ich hätte es nicht. Jetzt werde ich hier schon wieder beschimpft. Jetzt werde ich hier schon wieder als beliebt. Wir müssen das mal machen wie früher hier. Kein Fußball nebenbei und auch kein bekackter Chat nebenbei. Ich will das alles nicht mehr haben. Ach cool, der Gesichtskirmes, der hat auch hier Fußball rausgesucht. Da Tom, wir müssen dir jetzt Podcast-Disziplin beibringen. Ich möchte mit dir weiterhin anspruchsvolle Gespräche führen. Also okay. Getränk zurzeit, ne? Mein Getränk, ne? Ich möchte jetzt nochmal auf mein Getränk zurückkommen, weil ich experimentiere ja aufgrund meiner Elektrozigarette ein wenig mit wie heißen die denn? Lebensmittelaromen, genau. Und da ich da wieder am Zusammenpanschen und Mischen war und ich so Energy-Drink Geschmacksaromenzeug habe, habe ich mir gedacht, ob setzte das Ganze doch mal mit Wasser und Fanta und Cola. Warte mal ganz kurz. Sorry, der Livestream war ganz schön laut. Ich muss jetzt meinen Ton ausschalten. Und mix da gerade wild rum und Bastelgetränke. Okay, und was ist so dein Top-Tipp? Also zurzeit finde ich ganz cool, der Aromastoff, den du bestellen kannst, der heißt Oba-Oba und ist eine Anlehnung an die klassischen Huba-Bubas von damals. Und das Ganze so, so einen Tropfen von diesem Aroma auf einen Liter Cola, das geht schon ganz gut. Das ist so ein bisschen wie so eine Blueberry-Cola. Huba-Buba war krass. Hat man da irgendwie gegessen und nach 5 Minuten war der Geschmack weg. Das hat nur am Anfang cool geschmeckt. Ja, aber das waren zumindest die einzigen Kaugummis, die irgendwie lange eine kaubare Konsistenz beibehalten haben. Die haben den Geschmack total schnell verloren, aber die konntest du halt relativ lange rumknatschen. Ja, aber die sind auch voll ekelhaft geworden, die Huba-Bubas. Nach 5 Minuten habe ich die immer ausgespuckt, weil kein Geschmack und nur noch so, die anderen nur so komisch. Die hatten, also ich fand immer diese Wrigley-Striven, fand ich immer am coolsten. Ich bin generell irgendwie kein Mensch, der gerne Kaugummi kaut. Aber wenn, dann waren es halt als Kind diese Huba-Bubas, weil da hattest du halt gleich mal Masse im Mund, ne? So Wrigley's, da musstest du halt 2 oder 3 nehmen, um so auf einen Huba-Buba zu kommen. Wie bist du denn drauf, ey? Hast du mit 3 Wrigley's genommen? Ja, eben nicht, weil die halt so klein waren. Also, okay. Aber ja, wie gesagt, also so generell Kaugummis ist nicht so meins. Ja. Aber das hatten wir schon. Ich bin eher so der Knuspertyp. Der Knuspertyp? Der Knuspertyp. Was knusperst du denn gerne, Christian? Also so salzige Sachen. Salzige Sachen. Salzige. Isst du auch salziges Popcorn? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber generell kriegt man hier überall eigentlich nur Süßes. Ja. Man kriegt ja, also auf Jahrmärkten oder so kriegt man auch irgendwie salziges Popcorn. Das finde ich so ekelhaftes Zeug. Nee, das finde ich eigentlich gut. So im direkten Vergleich würde ich die beide als gleichwertig erachten. Okay. Womit ich nicht klarkomme, sind diese bunten Popcorn-Dinger. Es gibt ja auch auf diesen Jahrmärkten, ne, so hier Huba-Buba-farbenes Popcorn in so 1 Meter Stangentüten. Ja, richtig. So, da traue ich dem Ganzen nicht. Diese Farbstoffe sind ja auch so M&M-mäßig, ne? Mhm. Und, ja, gerade das Popcorn besticht ja irgendwie durch den relativ neutralen Geschmack. Und wenn du da so eine Knusper-Knister-Schicht drüber hast, ich weiß nicht, stelle ich mir relativ eklig vor. Auch diese kandierten, es gibt ja so kandierte und so Schokofrüchte. So Apfel am Stiel mit Schoko oder mit rosa Zeug außenrum. Ja, das finde ich auch total ekelhaft. Das ist nichts für mich. Wenn es dann auch noch so warm ist oder so warme Apfel mit Schokolade, finde ich total ekelhaft. Genauso wie Banane mit Schokolade oder Orangen mit Schokolade, irgendwie das ist nichts für mich. Was ist denn so dein bevorzugtes Ding am Jahrmarkt? So egal ob jetzt Fahrgeschäft, Essen oder Attraktionsding oder Rubbellosbude. Ich war schon so lange nicht mehr auf dem Jahrmarkt. Also was ich immer gern gegessen habe, ist Magenbrot. Das ist mit so Mandelzeug, oder? Nee, das ist wie so eine Art Lebkuchen. Ey, ganz ehrlich, ich war schon so lange nicht mehr auf dem Jahrmarkt, Herrgott. Keine Ahnung. I don't know. Was ich ganz cool fand, war diese Münzenschiebautomaten, wo die ganze Zeit so eine komische Walze vor und zurück fährt. Und so, ja, vorne ist so ein Schlitz und auf der ganzen Fläche liegen so Münzen. Und du hast so ein Ding, wo du mit so zusätzlichen Münzen reinrollen kannst und dann wird halt immer irgendwie was vorgeschoben. Und dann, weiß nicht, bezahlst du da 2 Euro, hast 10 Münzen, wirfst sie durch, hast wieder 5 raus und gewinnst so 2 Billigschraubenzieher. Aber diese Automaten finde ich irgendwie ganz geil. Gibt es auch als Android-App, nennt sich Coindoser. Ja. Ja, nicht schlecht. Ich hatte mal bei diesen Losbuden mitgemacht und irgendwann habe ich es aufgegeben, weil ich habe da nie was gewonnen. Ich hatte immer nur Nieten gehabt. Also, weiß nicht. Seitdem habe ich da, glaube ich, nie wieder mitgemacht. Irgendwie, ich habe das irgendwann komplett aufgegeben. Ein Kumpel von mir, der war beim Bund gewesen, konnte relativ gut schießen und der ist dann immer in diese Schießbuden gegangen. Und hat dann immer irgendwelche Stofftiere geschossen, weil er das einfach ziemlich gut konnte. Gibt es da nicht die Theorie, dass diese Gewehre immer irgendwie verzogen sind, dass selbst wenn du genau zielst, du daneben schießt? Das mag durchaus sein. Also würde ich wirklich glauben, dass das so ist, aber der hat da regelmäßig irgendwelche Stofftiere geschossen. Ja gut, wenn du ein guter Schütze bist, kannst du vielleicht irgendwie die Abweichung ausgleichen, was du als Normaler nicht machst, weil du halt normal über das Ding zielst. Weil ich meine, so die Distanz von dem Gewehr, Kugelaustritts, ja, dem Ende vom Lauf zu dem Ziel, das sind ja, weiß nicht, keine 3 Meter, oder? Nö. Und so schwer kann das ja eigentlich nicht sein. Ja gut, ich meine, das Zeug bewegt sich halt und wenn das Ding auch verzogen ist, also keine Ahnung. Also wenn du da ungeübt bist, ist es, glaube ich, also weiß ich nicht, bist da, glaube ich, 10 Euro los, bevor du da irgendwie so ein Stofftier im Wert von 50 Cent schießt. Ich glaube, das rechnet sich für die immer. Bei uns hier am Jahrmarkt gab es einmal diese Gewehrbuden, wo du halt so Zeug abschießen konntest. So hast dann Blümchen gewonnen oder ein Stofftier oder sonst was. Und dann gab es solche, was waren das so? So Action-Schießbuden, wo halt, lass mich überlegen, du hattest da so Zielscheiben, die auf so einem, da war halt so ein Gelände nachgebildet, da saß so ein Geier und so ein Typ am Klavier und ein Kaktus und sonst was und da waren überall solche Zielscheiben, die irgendwie lichtempfindlich waren und die Gewehre, die du bekommen hast, waren halt einfach nur so, du hast drauf gedrückt und dann, weiß nicht, wurde dann Lichtimpuls erzeugt und musste halt aufgefangen werden von der Scheibe und dann hast du halt so Aktionen ausgelöst. Dann hat da der Geier irgendwie mit dem Kopf gewippt oder der Kaktus ist umgeknickt oder der Typ am Klavier hat halt angefangen zu spielen. Und da sind wir halt als Kiddies auf die Idee gekommen, Lichtempfindlichkeit, da hat doch irgendjemand zu Hause einen Laserpointer. Und dann konnten wir halt diese komplette Bude aus einer Entfernung von 20, 30 Metern auslösen, weil du dich halt irgendwo weit weg hingestellt hast, ne, relativ genau zielen konntest und ja, wer einen Laserpointer hat und am Jahrmarkt mal solche Action-Cheese-Buden sieht, da könnte er Spaß mit haben. Nicht schlecht. So immer die Dinge auslösen, auf die gerade ein anderer zielt, kurz vorher. Nämlich so ein bisschen an die Incredible Machine. Du löst irgendwie vorne was aus und dann passieren voll viele Dinge. Das zieht sich dann über den ganzen Jahrmarkt. Ja. Irgendwie dann fällt am Schluss was aus der Bude, kippt ein Bierglas um, das Wasser sorgt für einen Kurzschluss, die Achterbahn fällt runter. So Final Destination-mäßig, ja. Genau, was ist Jahrmarkt kaputt. Ja, oder irgendjemand erwischt dich und dann wird es so als terroristische Sache angeklagt, weil du ja Leute mit Waffen irgendwie angestiftet hast zum Unfrieden. Das kann heutzutage böse enden, glaube ich. Ja, böse Enten, ne? Ich fahre ja morgen auf mein Jojo-Treffen und da habe ich mir noch ein T-Shirt drucken lassen vorher und da habe ich mir gedacht, was kommt da gut? Das ist in der Jugendherberge. Also machen wir mal ein Pedobär-T-Shirt und ziehen es morgen mal an, wenn wir da in der Jugendherberge auftauchen, wo noch ganz viele andere Leute sind. Ein Pedobär-T-Shirt? Pedobär-T-Shirt. Wo hast du das T-Shirt machen lassen? Hier bei so einem lokalen T-Shirt-Drucker, beziehungsweise bei dem dritten lokalen T-Shirt-Drucker, weil die ersten zwei nicht imstande waren, innerhalb von 24 Stunden 3 T-Shirts herzustellen. Die haben sich geweigert, einen Pedobären zu drucken. Nee, das nicht. Die erste war irgendwie voll blöd. Die hat gesagt, ja, wir können das hier nur so mit Folie und machen das nur so für Vereine ab so 15 Stück. Was so, ja, das mit der Folie ist halt so die billigste von diesen ganzen Drucktechniken. wo du halt so Logos oder sonst was machen kannst, aber halt keine Farbverläufe, keine Abstufungen oder nichts Feines halt, ne? Und dann habe ich gemeint, ja, hier gibt es hier irgendwie sonst noch was in der Nähe? Und dann meinte sie so, ja, nee, irgendwie 50 Kilometer weit weg und 80 Kilometer weit weg. Und dann habe ich gemeint, ja, hier früher gab es doch da mal unten mal irgendwie sowas. Und dann meinte sie, ja, dann geh doch da mal hin, die können das vielleicht auch. Also die war nicht nur fähig, irgendwie T-Shirts zu machen, die war nämlich mal fähig, mich irgendwie noch zu beraten, obwohl ich freundlich war. Und dann hast du sie gleich bei Google Maps oder bei Quibe oder so wieder schlecht bewertet. Nee, die wollte mit dem Kennen Sie ganzen. mich, ich bin der Witzmann. Ich bewerte alle schlecht hier in der Stadt. Ja, Vom ich gebe ihnen Dönermann bis nur zu. einen Stern. Ja. Weil sie haben noch gar nichts. Und wenn ich sie schlecht bewerte, dann haben sie danach einen Stern mehr als vorher. Stimmt. Ja, was ist schlechter? Keine Bewertung oder eine schlechte Bewertung? Ich weiß nicht, ich wollte damals meinen eBay-Account relativ frei halten und habe es geschafft, immer keine Bewertungen zu bekommen. Weil ich hatte meinen eBay-Account, bevor es dieses ganze Bewertungssystem-Zeug überhaupt gab. Die hatten mal keine Bewertung. Ganz am Anfang so für, Fünf Minuten. ich weiß nicht wie lange, aber eine kurze Zeitraum war das irgendwie noch nicht. Und dann wurde das eingeführt und dann habe ich gemacht, oh, das ist neumodischer Schnickschnack, damit willst du nichts zu tun haben. Und dann habe ich bei meinen ganzen eBay-Transaktionen die Leute mal angeschrieben, habe gesagt, hier, passt schon, mach mir aber bitte keine Bewertung. Und irgendwann nach 3 Jahren hat es halt einer verpeilt und dann habe ich aufgehört. Wie bist du denn drauf, ey? Ich weiß nicht, ich fand es immer schön, so ein cleanes Konto zu haben. So hier Okay. eBay-Account seit 1999, Bewertung 0, Transaktionen 10. Okay. Tja. Ich weiß gar nicht, bei eBay. Ich glaube, ich habe die letzten 10 Transaktionen, die ich getätigt habe, vergessen zu bewerten. Weil damals Ach, hatte ich du immer wärst ein eine. toller eBay-Partner gewesen. Hier gerne wieder top. Ja. Naja, ich weiß nicht, damals hatte ich ja jeder gleich angeschrieben, irgendwie nach 2 Tagen. Hier, wo bleibt meine Bewertung? Bitte bewert mich doch. Heute stört es, glaube ich, überhaupt keinen mehr. eBay ist gar nicht mehr so eine Plattform für so Zeug. privates Zeug, irgendwie privat. Das ist alles ja nur noch über Sofortkauf und überall nur noch so prominent platzierte, zusätzlich bezahlte Werbung von irgendwelchen Händlern, Power-Sellern und ich weiß nicht, dieser ganze Ersteigerungsgedanke ist so voll dahin. Und wenn du immer was hast, dann hast du immer 100 Freunde, die irgendwie mitbieten. Und ich meine, mittlerweile sollten die Leute es ja raffen, dass man irgendwie nicht 5 Tage bevor eine Auktion endet, mal eben so 30 Euro bietet für irgendwas, was 50 Euro neu kostet. Was passiert halt immer wieder. Also irgendwie, dieses eBay wird irgendwie komisch. Wo verkauft man denn dann seinen Privatkram irgendwie? Weiß nicht. Also ich finde Kleinanzeigen eBay gar nicht so schlecht. Das ist halt nur so wie so ein schwarzes Brett. Es klappt auch ganz gut. Also ich verkaufe da immer mal wieder Sachen und die Leute sind auch irgendwie ein bisschen. Naja, cleverer als bei Kaleido. Kaleido ist irgendwie so die Pöbelplattform bei Kleinanzeigen. Da ist Kleinanzeigen eBay schon ein bisschen besser. Stimmt, Kleinanzeigen, eBay wurde mir auch irgendwie empfohlen, als ich hier nach den Hubschrauber-Sachen irgendwie gesucht habe. Okay. Weil da auch die Foren gesagt haben, hier, bla, wir wollen das nicht mehr machen mit Verkauf und Ankauf und sonst was. Ja. Regelt es da drüber oder sucht euch was anderes. Ja. Das ist nicht schlecht, weil Kaleido hatte ich halt oft immer irgendwelche Leute, die dann irgendwie sagen, ich möchte kaufen, ihr Netbook ist noch da. So ohne Hallo, ohne Gruß, ohne irgendwas. Und dann schreibst du, ja, ist noch da. Und dann kommt als nächstes, schicken Sie bitte zu meinem Sohn nach Uganda. Ich überweise Geld irgendwie bla. Also, das sind nur ganz komische Leute irgendwie. Ja. Leute sagen dann, sie kommen vorbei und kommen dann doch nicht. Und also, da ist irgendwie so, dieses merkwürdig. Also, Das kannst ist nicht so froh. ein Hinterhofanzeigenmarkt. Ja, es klappt mal ganz gut, aber meistens hatte ich echt Probleme. Ja. Und das ist irgendwie nicht so gut. Bei Kleinanzeigen eBay hatte ich es irgendwie jetzt nicht. Ich so 2, 3 Sachen verkauft, das ging alles extrem gut. Das Netbook, was ich verkaufen wollte, hat dann so ein älterer Herr gekauft. Und der war total nett und so, ein bisschen unbedarft bei dem ganzen Kram, aber das hat wenigstens geklappt und es waren normale Leute bisher, die auch mal irgendwie, wenn die dich anschreiben, so Hallo und Tschüss hinkriegen, ja, und nicht nur irgendwie so einen kleingeschriebenen, verkorksten Satz. Da war ich schon total immer voll allergisch, wenn ich sowas lese. Ich überlege gerade, ob ich privat, ich habe, glaube ich, einmal ein Netbook verkauft, über eBay und ansonsten habe ich über so komische Kleinanzeigen auf meinestadt.de oder sowas bin ich mal meine Wellensittiche losgeworden, weil ich die bei einem Umzug dann nicht mehr mitnehmen wollte. Meinestadt.de, gibt's die noch? Ja, ich weiß aber, ich weiß weder, was die irgendwie mal wollten, noch was deren Ziel ist. Das ist so, ich weiß nicht, das, was früher irgendwie so wie Yahoo geworden ist, nachdem die ihre Suchmaschine als Kerngeschäft verloren haben und hier so zum Portal geworden sind. Sowas ist meine Stadt irgendwie, so web.de, gmx, lokal. Ja, obwohl ja Yahoo, habe ich neulich gehört, von einem Kollegen irgendwie profitabel arbeitet, ne? Ich habe keine Ahnung, ich war, glaube ich, seit 87 Jahren nicht mehr auf Yahoo, aber die scheinen wirklich irgendwie mit Werbung und so einem Krempel noch Geld zu machen. Ja, ich weiß nicht, wie viel die noch so am Start haben, aber so zum Beispiel Flickr ist ja Yahoo. Ja. Und ich weiß halt nicht, was noch. Die werden wahrscheinlich noch das ein oder andere Ding haben, von dem du es nicht weißt oder von dem wir es jetzt nicht wissen. Und wo du halt mit Werbung eine ordentliche Zielgruppe erreichen kannst. Ich denke mal, Flickr ist da schon relativ groß. Ja. Nee, so ICQ oder irgendein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die haben ja jetzt Facebook verklagt, ne? Yahoo. Wegen, ja, Patentverletzung. Ja, in Internet. Weil sie gesagt haben, das Kommunizieren über ein, über Kommunikationstechnologie haben wir patentiert. Und deshalb hat er irgendwie Facebook Patente verletzt. Und das kurz vorm Börsengang, das haben die ja bei Google wohl auch schon gemacht, kurz vor Googles Börsengang damals irgendwie angefangen, Google auf sonst was zu verklagen. Und da Google sich damals nicht vor dem Börsengang irgendwie auf irgendwelche Gerichtsverfahren einlassen wollte, haben sie halt gesagt, okay, ihr habt da 2,5 Millionen Aktien von uns, mal Fresse jetzt. Dann haben die halt damit mittlerweile ein paar 100 Millionen Euro gemacht. Und das versuchen die jetzt bei Facebook gerade wieder, einfach mal verklagen, in der Hoffnung, dass Facebook keinen Bock hat auf ein Gerichtsverfahren vor dem Börsengang, streichen dann direkt etliche Millionen wieder ein über Aktien. Aber da hat Facebook scheinbar keinen Bock drauf. Und klagt jetzt irgendwie zurück. Ach, diese, bin mal gespannt, wo das endet. Ja, diese ganze Klagerei, ich weiß nicht, ich würde mir gerne irgendwie so das Leben mittels Atomen patentieren lassen. Aber ja. Ja, ja, mach doch. Hilfst du mir? Mm-mm. Nee. Da müssen die Leute noch ein bisschen flattern, damit du da das Patent irgendwie. Aber wir hatten es gerade von Netbooks, ich war heute im Saturn gewesen. Die hatten da ein MacBook Pro für 10.000 Euro, komplett in Gold. Mit so Straßsteinchen drauf? Nee, komplett in Gold, einfach nur Gold. Irgendwie, es war 24 Karat Blattgold oder sowas, was da drauf war. Es war in so einer Vitrine abgeschlossen für 9.999 Euro. Das ist doch so ein fucking Bullshit. Fand ich so amüsant, echt. Also, ich fast mitgenommen. Da brauchst du auch so ein dickes Fahrradschloss als Kensington-Lock dafür, oder? Abus 10-Kilo-Schloss. Hier, 10 Zentimeter dicker, ohne CD-ROM-Laufwerk, dafür mit integriertem Bügelschloss-Ding. Ja, das MacBook Pro für 10.000 Euro. Also ich bräuchte es nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Ich finde ja auch immer schon so Special Editions von irgendwas, also jetzt nicht filmmäßig, es gibt ja auch immer so, weiß nicht, es gibt, bei Autos gab es mal irgendwie von VW so ein Golf Bon Jovi Edition oder irgendwelche iPods als, was weiß ich, Beatles oder Rolling Stones Edition, wo du dann noch so Zeug auf dem Case hast oder sonst irgendeinen Scheiß. Das finde ich auch immer sehr affig irgendwie. Ja, da gibt es ja überall. Bei Autos gab es auch, beim Golf hatten sie das mal als Genesis Edition oder so. Albern. So, können wir den Podcast kann, als Spezial-Edition. Was ist jetzt genug? Kann ich jetzt Fußball gucken? Oder? Nee, ich lasse dich nicht mehr weg zu dem scheiß Fußball. Ich lege die Sendetermine jetzt immer nur noch dahin, wo Fußball ist. Ach Mann, ey, wir haben doch jetzt, guck mal, wir haben doch jetzt schon 20 Minuten gemacht. Wie lange haben wir denn jetzt? Guck mal hier, wir haben jetzt hier 21.23 Uhr, wir waren pünktlich los, 23 Minuten ist doch okay. Das ist wie so eine Folge Simpsons. Jetzt ist einfach mal Schluss. Nee, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Tja, dann erzähl mal. Ja, dann, Ja, jetzt, ja. ich habe Das ist auch meine themenmäßig jetzt ganzen alles. Geschichten schon Ja, ich habe erzählt. mal was Interessantes, mir ist heute ein Teebeutel geplatzt. Einfach so. Einfach so, ich habe Wasser reingegossen, bam, Teebeutel geplatzt, hast die ganzen Fussel im Tee. Sowas nervt mich ungemein. Da gibt es doch extra so Abschöpfsiebe, oder? Ja, habe ich auch nicht. Dann musst du dir so eine Kanne besorgen, wo du dann runterdrücken kannst. Wie heißen die denn? Weiß nicht, gibt's die für Weiß nicht, Kaffee aber ich und würde für. sagen, das klären wir Nee, das nächste Mal. wobei die Zitronen. Nee, ich weiß schon mal, dass diese Runterdrückkannen, die sind nur für Kaffee. Und dann gibt es nochmal so für Kannen so Einlegegefäße, wo du den Tee lose reinpacken kannst. Wo der dann hängt. Dann wird er halt nicht gepresst. Sowas brauchst du. Da kannst du hier deine Teebeutel direkt aufschneiden, reinkippen, passt schon. Tja. Ja, dann würde ich sagen, das probiere ich jetzt mal. Dazu muss ich allerdings den Podcast verlassen. Bist heute äußerst demotiviert, ne? Ich? Nö. Ne? Nö. Ne. Nö. Ich ignoriere den Chat einfach weiterhin und erzähle nichts von Hubschraubern, weil das hatte ich schon oft. Okay. Wieso? Wollen die was mit Hubschraubern Ja, hören? aber Oder? ich lese nicht Chat nebenbei, weil das lenkt mich ab. Ja, erzähl doch mal was über Hubschrauber. So 10 Minuten lang. Ich lehne mich mal zurück. Guck mal ein bisschen, wo es hinfällt. Nee. Ich fände das auch voll interessant. Erzähl doch mal ein bisschen, Christian. Tja, ich habe so einen ferngesteuerten Hubschrauber, mit dem kann man so in der Luft hin und her fliegen und so vor und zurück. Und wenn man es irgendwann ganz toll kann, dann kann man auch so Loopings. Ach ja. Übrigens, die Toten des Tages sind Jim Marshall und Ferdinand Porsche. Der Porsche-Typ, ist es der mit den Autos? Ja. Ja, Warum lachst du Porsche-Typ so? Ist ist das der. wieder was, was man wissen muss? Nee, Ferdinand Porsche, das ist. Also ja, das ist dieser eine Ferdinand Porsche mit den Autos. Ne? Jim Marshall ist der Typ, der die Marshall-Verstärker erfunden hat. Die kenne ich jetzt auch. Wobei der irgendwie mit dem Marshall-Plan wäre doch noch berühmter gewesen, oder? Ja, da hätte Ja. er dann irgendwie an die Front riesige Verstärkerwelle geschoben. Hätten sie die Nazis mit Mit einer so. E-Gitarre und einer riesen Marshall-Wand aus Frankreich rausgehalten. Ja, das kommt jetzt alles wieder. Ich meine, die forschen noch an so Soundwaffen. Wahrscheinlich wird da irgendwie nur laut AC/DC gespielt und gehofft, dass die anderen gehen. Ja, musst du aber schon irgendwie so Death Doom, Grindcore, Bastard Metal from Hell Ja, oder das, so. ja klar, ich meine, guck mal, die Regierung setzt sich hin und bastelt sowas wie Facebook, wo die ganzen Leute über Spotify jetzt sagen, was für einen Musikgeschmack die haben, ne? Da kriegst du Ja. natürlich raus, was die Leute, die potenziell deine Feinde sein könnten, so hören, ne? Ja. Und dann hast du es natürlich einfach, weil dann marschierst du in den Iran ein und beschallst die halt irgendwie mit so einer Justin Bieber-Scheiße. Irgendwas Westliches, Celine Dion oder sowas. Ja, klar. Klar, sollte man tun. Oder auch so hier 1. Mai-Demonstrationen, wenn du da einrückst und dann irgendwie so Punkmusik zur Tarnung aus deinen Soundwaffen spielst, um erstmal bei den Krawalltreibenden irgendwie in die inneren Reihen reingelassen zu werden. Das passt schon. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn man in Iran einmarschiert, was spielt man da für Musik? Also Justin Bieber ist schon gar nicht so schlecht. Jetzt frage ich mich, was würde Günter Grass denn vorschlagen, was man spielen sollte, wenn man den Iran invadiert? Ich schaue doch nochmal in sein Gedicht. Vielleicht sehe ich da was. Nein. Aber ich könnte noch weiter rezitieren. Ich weiß nicht, ich muss mal überlegen. Iran hat halt die. Ich kenne mich mit Musik nicht aus, da kannst du mir mal helfen. So orientalische Musik, die haben ja irgendwie einmal andere Musikinstrumente, aber haben die auch irgendwie andere Tonleitern oder sowas? Weil diese ganzen Klänge, die du von diesen arabischen Zupfinstrumenten irgendwie hinbasteln kannst, die kannst du auf einer Gitarre, glaube ich, so nicht erzeugen, oder? Weil diese Bündchen da anders sitzen. Ja, die sind anders gestimmt. Also ich kann dir jetzt auch nicht wirklich was zu sagen, aber du hast halt in verschiedenen Ländern immer verschiedene Tonleitern. Das heißt hier Also so gerade im asiatischen. C, D, E, F, G, A, H, so wie ich das in der Schule gelernt habe, ist irgendwie in, Ja, das was weiß fehlt ich, dann. im Du hast dann bei der Iran Ja. nicht mehr drin. Genau, du hast in der japanischen Tonleiter zum Beispiel, da fehlt, glaube ich, irgendwie so ein F oder sowas. Oder ein E, also eins von beiden fehlt und dann hast du da irgendwie. Also es gibt x verschiedene Tonleitern, Tonarten, die du irgendwie. Also die Standardtonart, die ich kenne, ist ja irgendwie so, dass du bei einer Erhöhung der Oktav die Frequenz halt. Aber so ist es doch, oder? Du bist doch hier. Wenn du von einem C aufs nächst höhere C gehst, dann tust du an der Frequenz irgendwie, tust du sie halbieren oder verdoppeln? Tust du verdoppeln, weil es wird höher, oder? Mhm. Mhm. So ist es doch. Also verdoppeln weiß ich jetzt nicht, aber also du hast dann höhere Frequenz, höhere Töne, höhere Frequenz, also größere Frequenzzahlen, ja. Ja. Ja, und das bei den anderen dann nicht so. Weil das alles so, ja, keine Ahnung, schief klingt in meinen Ohren, oder? Ja, das ist halt immer, das ist schon irgendwie Gewöhnungssache. Ich meine, die sind halt anders getuned, die Dinger. Keine Ahnung, ey, ich weiß jetzt, bevor ich jetzt hier Mist erzähle. Also ich weiß, dass es so ist. Wir erzählen hier seit 30 Folgen Mist. Du bist heute, ich weiß nicht. Jetzt versuche ich extra schon hier auf Musik zu gehen, weil du damit der Valve-Magazin-Checker bist. Habe ich schon erzählt, dass mir ein Teebeutel geplatzt ist? Ja. Okay. Ich habe mir ein Pedobär-T-Shirt gedruckt. Kennst du das, wenn irgendwie das so ein Tag, wenn das Wetter scheiße ist, du dich total langweilst? Irgendwie, du willst eigentlich 1000 Sachen machen und hast aber überhaupt keinen Antrieb. Ja, das hatte ich heute. Ich hatte heute meinen zweiten Tag Urlaub und da habe ich mir gedacht, ach, da stehen wir mal auf, gucken Big Bang Theory, fahren eine Runde mit dem Fahrrad, die T-Shirts abholen und verpennen irgendwie den ganzen Mittag. Ja, ja. Ich habe nichts gemacht, ich habe 1000 Sachen im Kopf gehabt, ich habe nichts gemacht, weil ich absolut nichts auf die Reihe gekriegt habe. Ja, dann musst du es jetzt nicht an mir auslassen, echt. Dann können wir jetzt auch noch eine Stunde hier weiter Zeit verschwenden. Warum sollte das jetzt hier im Podcast denn anders sein? Ja, wir kriegen hier nie was hin. Hallo, wir machen das seit Scheiß, keine Ahnung, und haben hier nichts irgendwie auf die Beine gestellt, außer eine Stunde seichter Unterhaltung. Es ist alles so schön. Ja, wir machen jetzt hier so Familien-Podcast-Schreit. Wir rufen jetzt irgendwie hier, nee, anrufen wollten wir nicht, da habe ich das letzte Mal. Warum nicht? Ja, du wolltest nicht anrufen. Ja, wir müssen das hier zu zweit hinkriegen. Du kannst ja mit dem Trinken anfangen. Als du noch Bier getrunken hast, Tom, dann war das alles viel besser. Ja. Bier statt Fußball. Ja, Bier mit Fußball. Wie ist das denn? Wann, 0-0 wann sind die denn fertig mit dem Spielen? Das ist so eine Saison gerade, oder? Ja, das ist Saison, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, wie lange machen die das denn noch, bis die fertig sind und wieder so Pause haben? Du meinst heute oder? Nein, insgesamt jetzt. Ja. Die Saison gerade. Die Saison geht noch bis, oh, lass mich lügen, Ende Mai. Dann kommt erstmal Europameisterschaft und dann geht auch quasi schon wieder die neue Saison los. Also ich werde nie Ruhe haben. Du wirst de facto nie Ruhe haben. Wir können ja mal live in so ein Stadion gehen und von da podcasten. So direkt aus der Fankurve. Ja, da hast du halt irgendwie wenig Empfang. Also ich habe da immer relativ schlechten Empfang im Stadion, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen da mit so einem lokalen Aufnahmegerät hin. Können wir auch machen, ne? Das gucken wir uns an. Irgendwas, wo nicht so viel los ist. Fulda gegen Offenbach. Offenbach, ne? Ich glaube, die spielen nicht gegeneinander. Ach, irgendwas, keine Ahnung. Ach, ist doch egal, ist mir alles egal, Chris. Bist du schon in Osterstimmung, Tom? Osterstimmung? Hast du schon ein Moos gesucht und ein Osternest gebaut? Nein, habe ich nicht. Damit der Hase dir irgendwie da Eier reinmachen kann. Ich habe heute, als ich in der Stadt war, wo ich auch den Laptop gesehen habe für 10.000 Euro, hatte ich irgendwie vier Oster. Ich kriege gerade eine gelbe Karte gezeigt. Für dein Verhalten hier von deiner. Verhalten. Mir scheint, hier hört jemand live zu und ich kriege gerade eine gelbe Karte gezeigt. Das finde ich gut. Das möchte ich unterstützen. Hm. Ja. Oh, Tor! Wer das noch meint, der möge das bitte in den Comments zum Podcast irgendwie nochmal deutlich machen. Was, Tor? Ja. 1-0 für Schalke. Leckt mich fett. Ja, gelbe Karte und. Was habe ich gerade noch, was soll ich erzählen? Ah ja, ich habe vier Schokoküken gekauft, so süße Schoko, Dieses Zuckergusszeug? Nein, nur so Schoko. Hohl, innen hohl und außen Schokohühnchen für die Verwandtschaft, damit ich zu meinem Ostern wenigstens was mitbringen kann. Dann setze ich jedem so ein Schokohühnchen, so ein Olles auf den Teller und sage, hier, frohe Ostern, Jesus ist respawned, jetzt alle mal. Passt schon, ja. Passt schon. Ja, und du, was machst du an Ostern? Ja, ich fahre ja extra weg auf dieses Jojo-Ding, um hier dem ganzen Zeug zu entfliehen. Das finde ich ganz gut. Ah ja, richtig. Ja. Jojo. Warum machst du das? Kannst du Jojo spielen? Ja, so mit Tricks und so. Kannst du hier auf YouTube kannst gucken. Auf YouTube. Hast du einen YouTube-Kanal, wo man alles so gucken kann? Nee, so, aber ich habe so kannst. Du kannst doch auch Kartentricks. Ja, da gibt's auch so zwei Videos. Zeig doch mal dem Podcast einen Kartentrick. Hier so, warte mal, da muss ich hinter mich greifen. Ich habe schon ein Spiel hier, guckst du an. Das muss ich nur aus der Metallhülle rausholen und hier so. Wollen wir mal 5 Minuten Jojo machen? Das hört sich an wie Dünnschiss. Ja, Dünnschiss ist auch ein sehr schönes Thema. Ich habe meine Frau und meinen Kleinen zum Flughafen gebracht und wir sind ins Terminal 2 reingestiefelt und das war riesig groß und das war relativ ruhig und dann schallt es alles so schön und mein Kleiner guckt so und sagt sehr, sehr laut, dass es im kompletten Ding auf so, keine Ahnung, 20 Meter Umkreis zu hören ist. Hier riecht's nach Pupsi. Ich habe hier Pupsi gemacht und hat so einen freudestrahlenden Gesichtsausdruck gehabt und das hat mich gefreut. Da habe ich mir gedacht, hier in so einer Situation möchte man doch nochmal Kind sein und irgendwie stolz verkünden, dass man eine Duftmarke gesetzt hat in einem Raum, der so groß ist wie irgendwas, was man vorher noch nie gesehen hat. Ja, kannst ja auch so, also warum muss man da Kind für sein? Das kannst du auf der Arbeit auch machen. Ja, aber... ich habe gerade Pupsi gemacht. Wenn es jetzt gleich schlingt, ich war's. Ich habe Pupsi gemacht. So. Ja. Ja. Wo war immer vorm Pupsi? Pupsi. Vorm Pupsi? Ja? Keine Ahnung. Ach, hier so mit Karten und Pupsi, YouTube ich und ich habe heute gelesen, dass ja? 30% des Internet-Datentraffics sind Porno-Videos. Da hätte ich jetzt gedacht, das sind mehr. Ja, der Rest ist irgendwie YouTube und diverse Livestreams wahrscheinlich. Und ja, Livestream ist doch, es sind doch bestimmt auch nur hier irgendwie die Camgirls oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Also, na, es haben so, irgendjemand hat es gemessen, irgend so ein wissenschaftliches Ding war das und irgendwie, 30%. Ich weiß nicht, 30% erscheint mir echt zu wenig. Oh, naja, also 30% ist schon ganz schön viel, ne? Ja, aber... Das ist schon ganz schön viel Traffic. Und ich meine, das Internet besteht ja nicht nur aus Porn. Also... Nee, aber... Und ein Besucher von einer Porno-Webseite hält sich im Durchschnitt 15 bis 20 Minuten dort auf. Auch das finde ich ganz schön lang. Also... Naja, früher war es ja wahrscheinlich so, dass du irgendwie, wenn du hier strange im Porno-Kino unterwegs warst, da die ganze Zeit irgendwie entweder von Kinosaal zu Kinosaal gerannt bist oder irgendwie gesappt hast oder weiß nicht, bis du irgendwas gefunden hast. Und heutzutage im Internet, da gehst du halt hier irgendwie zu Green Dressed Blonde Cheerleader Playing Balloon Fun Yippie-Yay-Hey. Kannst du das mal verlinken? Ja, später dann. So, dass du halt das, was du suchst, direkt schon ja, halt gebündelt an einer Stelle konsumieren kannst und dann halt die 20 Minuten dort effektiv ausnutzt. Ne? Ja. Fab. Ja, da war noch irgendwie sowas. Ich habe mir das hier irgendwie rauskopiert. Irgendwas stimmt, ne? Laut Angaben von Menwin, dem Betreiber von YouPorn, hostet die Plattform 100 Terabyte Daten und verzeichnet über 100 Millionen Page-Views am Tag. Damit überträgt YouPorn am Tag, und ich meine, YouPorn sind nicht die größten, ne? Am Tag 950 Terabyte. Ja, ohne direkte Bezugsgröße ist es schwer, da irgendwie einen Vergleich oder einen Vergleich aufzubauen. So YouTube-Zahlen daneben werden dir irgendwie von einem Verhältnis her nichts bringen, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie auf YouPorn war, um ehrlich zu sein. Ich schon. Ich werde es jetzt live nicht nachholen, aber vielleicht werde ich irgendwie nochmal vorstellen. Du warst noch nie auf YouPorn? Ich war noch nie auf YouPorn. Echt? Nee. Auch nicht auf anderen Seiten dieser Art, oder? Ich war zwar schon mal auf Seiten dieser Art, aber ich war jetzt nie gezielt auf Seiten dieser Art. Ich kannte das noch so von früher. Ach, du damals, bist immer nur aus Versehen. Früher, damals, als es alles schon verjährt war, ne? Da ist es so gewesen im Internet, dass du, wenn du irgendwie mal was gesucht hast, wie zum Beispiel eine Extended Trial Version oder sowas, dass du dich vor Porno-Spam nicht retten konntest. Und das hat mir dann irgendwann gereicht. Mhm. Ja, gut. Jetzt ernsthaft, also YouPorn oder sowas war ich jetzt noch nicht gewesen. Ab und zu, wenn ich mir mal so einen Film runterladen will, geht irgendwie so Privatamateure oder sowas als Pop-Up-Werbung sonst was auf. Und die machen dann so auf Facebook-Layout und ich habe angeblich 7 neue Fick-Anfragen bekommen. Aber ja. Selbst da kupfert die Branche ab. Finde ich immer lustig, weil man kann ja, also ab und zu siehst du bei, also ich sehe es in meinem Freundestream bei Facebook ganz, ganz selten, aber eigentlich immer nur bei denselben ein, zwei Leuten. Die YouPorn-Videos liken. So irgendwie so komische Sachen, irgendwie sie bla bla bla naked. Und da drückst du dann drauf irgendwie, weil das ist wirklich so aufgemacht wie ein Video, weil du denkst, okay, ja gut, die würde ich jetzt auch mal nackt sehen, also klickst du mal drauf, wirst sofort umgeleitet auf irgendeine komische Seite, wo du sofort merkst, das ist absolut fake alles. Wenn du weiter drückst, dann postet der automatisch irgendwie auf deine Facebook-Wand oder sowas. Und ich meine, du musst dann schon weiter drücken und exzessiv nach diesem Video suchen und dann postet er das. Und ich meine, das haben die Leute scheinbar gemacht, ich finde das immer extrem amüsant. Ja, und das sind auch wirklich immer dieselben Leute. Ja, hier der Chat hier, der ist ja, aber hier früher richtig am ja, Posten von... Früher waren es nee. Dialer und heute ist es irgendwie hier... Was war? Früher? Dialer. Das, ach so. Früher haben sich die Leute Dialer geholt und jetzt holen sie sich irgendwie Facebook-Zeug. Ja. Selbst von Mac gibt es jetzt Viruses. Viruses, Virus, Viren. Wie Viruses. Virus. Virussen. Virussen. Ach, Virussen. Ja. ja. So, wie lange müssen wir noch? Ja, 20 Minuten müssen wir noch. 2/3 haben wir schon geschafft. Ja. Ja. Hast du das Video gesehen mit Googles Computerbrille? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe davon gehört, also ich habe davon irgendwas gehört oder gelesen oder sonst was. Ich habe das Video aber nicht gesehen. Das ist irgendwie so, es gibt ja diese Android-App, diese Googles. Und das haben die irgendwie hardwaremäßig in eine Brille reingeflanscht, oder? Ja, also die haben irgendwie alles Mögliche da reingeflanscht. Das Video ist total cool, aber du setzt dann so eine Brille auf, wie so ein bisschen visormäßig, und es projiziert dir irgendwie aufs Auge oder so Informationen. Also quasi das, was Google so bietet, so halt, du hast jetzt irgendwie eine Chat-Anfrage, du hast einen neuen Post, du bist jetzt hier, da ist der Weg nach da, projizieren die da irgendwie und reden mit dir, und das Ding verbindet sich halt irgendwie über Bluetooth oder so mit einem Android-Handy ins Internet. Und es soll tatsächlich Ende dieses Jahres oder so auf den Markt kommen. Das finde ich total abgefahren. Und meinst du so, ja, ich weiß nicht, so Brille? Ja, das sieht schon total futuristisch aus und es ist schon irgendwie creepy, mit so einem Ding rumzulaufen. Aber grundsätzlich finde ich das sau cool. Ist echt unglaublich. Ja, das stimmt schon. Ich fand ganz am Anfang bei den Android-Apps, als ich mir die zuallererst angeguckt habe, so Dinger wie diese Wikipedia-Layer auf, also du machst mit der Kamera ein Echtzeitbild von deiner Umgebung, und wenn du an einer Statue vorbeiläufst, wird da der Wikipedia-Eintrag zu der Statue irgendwie verlinkt, wenn du gerade da drauf zielst. Das fand ich schon irgendwie extrem cool, wenn du das natürlich jetzt in so einer Brille hast und kannst dir dann so den Info-Layer irgendwie einblenden. Das hat schon so seinen Charme, ne? Ja. Aber ich finde das, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn du selber schon eine Brille hast, ob du das dann durchprojizieren kann oder ob dann es nicht mehr funktioniert. Das ist ja eh nur so eine Art Prototyp, den sie jetzt mal raushauen, nehme ich an. Aber wenn jeder so eine Internetbrille hat, dann geht irgendwie der Porno-Dings nochmal um 20% hoch. Dann sind es bald 50. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann sitzen die Leute in der S-Bahn und ja. Du siehst ja nicht, was sie sich aufs Auge projizieren. Dann gucken die einfach mal eben so Porn in der Bahn. Ein Arbeitskollege erzählt, der war in Düsseldorf in der U-Bahn gewesen und der stand und dann saß irgendwie so ein Japaner oder sowas und der hatte sein Handy angemacht und auf dem Handy war noch irgendein Porno am Laufen und war dann so ganz panisch damit bemüht, dieses Ding wieder wegzumachen. Ja, neue Klingelton. Ja, hat irgendwie nicht mehr daran gedacht. Schob dann irgendwie mit dem Finger übers Touchscreen, versuchte das wegzumachen. Das ist so witzig. Dann guckt aber jeder, dann gucken sie alle selig irgendwie. Dann guckt jeder Porno in der Bahn. Ja. So, wie lange noch? Tja, also hier so Brille bleiben wir noch einfach. Sonst kriegst du, wie viele gelbe Karten kann man so kriegen? Zwei. Wenn ich jetzt noch eine kriege, rote Karte, dann bin ich raus. Ja, dann müssen wir noch warten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, ich hatte neulich irgendwie so auch bei Autos machen sie das ja irgendwie. Meine Internetverbindung mit Autos ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. Navigationssysteme haben die eh alle. Und mittlerweile projizieren die das auch mit einer kleinen Kamera in die Frontscheibe. Dann hast du, das habe ich irgendwie auch als Prototyp gesehen, in einem A7 war das, projiziert die quasi den Weg. Und die Kamera sieht, wo du gerade bist, wo du fährst. Und dann siehst du also quasi da, wo typischerweise bei den Autos immer diese Sonnenblende war, wo die Scheibe damals immer so grün wurde oder so. Da siehst du einen Streifen und dieser Streifen fährt dann immer mit und sagt dir, wo du langfahren musst. Dann siehst du es quasi, siehst du die Straße vor dir und dann den Streifen drüber. So wie diese Ideallinie bei den Renngames auf der PlayStation. Ja, genau. Und das finde ich auch cool. Oh, Tor für Bilbao, ey. Ja, aber der Chat meint hier, statt der zweiten gelben Karte gibt es beim Podcast eine Strafminuten. Das finde ich eigentlich gut. Super. Oder? Idee hier, ja. Aloha. Glückwunsch. Ja, wenn nicht, müssen wir einfach den Hammer nochmal auspacken und müssen nochmal auf die gute Frageseite gehen und gucken, was da die Leute wollen. Ja, noch auch mal her. Oh ja, mach doch mal gute Frage. Ja, manchmal gute Frage. Gute Frage finde ich immer gut. Ja, mach doch mal gute Frage. Actionreiches Hobby gesucht. Das ist doch gleich mal mein Anspruch hier. Ich suche ein actionreiches Hobby, wie zum Beispiel Tanzen oder Klettern, was ich jetzt persönlich als nicht so wirklich actionreich finde oder empfinde. Man sollte sich auf jeden Fall bewegen, also nicht sowas wie Angeln und auch nicht sowas Langweiliges wie Wandern. Muss nicht unbedingt ein typisches Mädchenhobby sein. So, Tom, bitteschön. Ein actionreiches Hobby. Ja, ich mache in der Zeit mal Verwandte. Es gibt noch keine Antworten, die könnten wir gleich noch posten. Wir fragen dich erstmal und ich gucke hier nebenbei nochmal in den in die verwandten Fragen, in die Antworten rein. Also actionreiches Hobby für ein Mädchen, ne? Nicht so langweilig wie Wandern, aber schon so actionreich wie hier Tanzen oder Klettern. Aber keine Ahnung. Die Kollegen aus den anderen Fragen empfehlen Parcours. Was ist denn Parcours? Parcours ist irgendwie so durch die Stadt rennen und überhöht Rampen hüpfen, über Treppen und dieses französische Freestyle-Laufen, was in diesen französischen Taxi-Klon-Filmen ach aufzieht. Ja, richtig, ja, stimmt, richtig. Ja so, schreib doch das fertig. So. Ja. Wie lang müssen wir noch? Leck mich. Liest meine Frage bitte. Was? Liest meine Frage bitte als Titel. Liest? Ach so. Du redest gar nicht mit mir, du liest nur vor. Ja. Ach du. Ich könnte noch ein bisschen Günter Grass zitieren. Zitier noch irgendwas und dann machen wir halt Schluss. Leck mich doch echt. Aber du bist aber schnell auf. Ich bin hier nicht der Kasper vom Dienst. Naja, was denn? Ich erzähle doch die ganze Zeit voll die lustigen Sachen hier. Ja, es kommt nicht drauf an, was du sagst, Tom. Das kommt drauf an, wie du das sagst. Und dein Verhalten, das kränkt mich hier schon ein wenig. Das finde ich nicht gut. Okay, ich verbessere mich jetzt. Ich will dich nicht verletzen, Christian. Ja, das ist doch nur, weil hier irgendwelche von deinen Christian, es tut mir leid. Ja, danke. Ich hab dich es auch. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dich damit nicht verletzen. Na, ich bin jetzt wieder normal. Hier, das finde ich doch gut. Guck mal, alle sagen immer, ich bin ein Masochist. Stimmt das? Liest es euch bitte einer durch und sagt mir, was es ist. Hä? Steht hier. Alle sagen, ich bin ein Masochist. Stimmt ja. Das? Nee, liest euch das durch. Es ist mir sehr wichtig. Sagt mir, es stimmt es. Ach so. Ich stehe total drauf, wenn mich jemand fest anpackt und mich schlagen tut. Kratzen, beißen, mir so richtig schön wehtut. Nein, Klaus, mit dir ist alles in Ordnung. Wie ist denn der Nick? Weichliches Mack. Weichliches Mack. Ach, das ist ja noch bescheuerter als Bild hier. Gute Frage, das passt alles nicht. Oh, Bild, jetzt habe ich schon wieder keine Bild-Zeitung. Der Chat ist aber nicht schlecht hier. Der findet innerhalb von 5 Sekunden auf gute Frage den richtigen Thread raus. Ja, ich bin auch mal stolz. Das war Medienkompetenz, ne? Ja. Der Chat. Achso, wie heißt der? Der Chat. Ich dachte, das ist der Chat im Chat. Das ist ein Chat. Ja. Ja. Ach Gott, was ist denn heute los mit mir, ey? Du bist halt schon in Osterlaune, so. Du hast jetzt ich weiß auch, ich bin den ganzen Tag so für den Arsch, haben. Weißt du, so, wenn du irgendwie so, irgendwie, ach. Ich habe mich kurz vorm Podcast nochmal schön in die Badewanne gelegt. Echt? Ja, ich bin jetzt sowas Bleib von relaxed. Bleib doch einfach mal in der Badewanne während des Podcasts. Ja, du musst lachen, aber ich habe mir sogar überlegt, weil ich habe einen Mumble-Client auf dem Tablet, aber das wäre dann von der Soundqualität zu scheiße geworden, weil dann hätten wieder alle gesagt, der Tom klingt wie in der Badewanne und ich liege in der Badewanne und dann wären hier komische Gerüchte entstanden. Tom und Witzmann liegen in der Badewanne gleichzeitig. Das wird dann so ein neuer Podcast-Trend. Da komme ich nicht mehr klar, wenn ich die ganze Zeit beim Pendeln irgendwie Witzmann Leute... Witzmann raus aus meiner Badewanne. mit dir teile ich meine Badewanne nicht. Da gab es doch mal dieses L'Oreal-Comic-Ding mit den zwei Typen. Ja, das oder? Dachte ich gerade. Ja. Ja. Ach. Mensch. Sonst? Tja. Ich weiß nicht, ich muss jetzt noch Sachen packen, dann fahre ich morgen weg. Zum Jojo-Treffen. Fährst du alleine oder fährst du mit Leuten? Nö, ich fahre alleine mit dem Zug hin und da kommen die ganzen Leute dann dahin. Wie viel kommen denn da? Ja, so 40. Okay. Warst du da schon mal gewesen? Letztes Jahr war ich da schon mal gewesen. Das war so cool. Was machen wir? Sitzen sie alle und spielen Jojo den ganzen Tag? Ja, das ist nicht wirklich. Das ist vom Prinzip wie so ein, keine Ahnung, stell dir so ein Harley-Treffen ohne Bräute mit Titten und ohne Motorräder vor. Und, ja. So also halt. Nur bärtige Männer in Lederklamotten. Ja, da treffen sich halt so ein paar Nerds und hängen da halt irgendwie ein Wochenende zusammen rum. Da wird auch mal Jojo gespielt und dann zeigt der eine dem anderen auch mal einen Trick und dann trinkt man auch mal ein Bier und dann, ja, so halt, ne? Ja. Du trinkst doch gar keinen Alkohol. Nö, aber ich kann ja zugucken, wie die anderen Bier trinken. Ach so. Betrunkene spielen Jojo. Ja, letztes Jahr hatte ich meine komische... Jetzt sind so ausgejojote Augen und so, wenn die alle betrunken sind und sich gegenseitig Jojos an die Köpfe hauen. Ja, das ist immer sehr lustig, wenn es dann so pling irgendwo macht, dann weiß man, jemand hat sein Alu-Jojo auf den Steinfußboden geworfen und das ist nicht so gut und dann lachen immer alle so. Oh ja, ist ja auch ein Riesenspaß. Ja. Ich fahre eigentlich nur hin, um zu lachen, wenn es pling machte. Ja, ich habe auch ein Jojo. Kann ich schon erzählen? Das ist ein McDonalds-Jojo mit so einem Ronald McDonald, dem Clown drauf. Nee. Das ist sogar ein halbwegs, also keine Ahnung, das ist wahrscheinlich kein gescheites in deinem Maßstäben. Das ist eins, das kannst du auch irgendwie so schnell nach unten hauen und dann rollt das so um seine eigene Achse. Das kann das schon. Das machen die immer alle. Ja. Ich fand das voll cool, als ich das erste Mal gemacht habe. Ja, so hat es bei mir auch angefangen. Ne? Und dann hat es dahin geführt, dass ich jetzt irgendwie über Ostern auf so ein ganzes Wochenende hinfahre. Kannst du auch so Figuren, kannst du so 28-schenkelige Dreiecke. Das war so früher in, heutzutage wirft man das so hin und her und macht so mit dem Seil so Tricks. So Lasso-mäßig, weißt du? Okay. Wie so Lasso-Show, wo die Leute so Schlingen werfen und da durchhüpfen und sowas. Und das alles dann irgendwie so möglichst flüssig hin und her. Ja. ich bin da nicht gut genug, ich will da besser werden, so. Ich bin zwar hier irgendwie, das ist wie beim Schneewittchen-Spiegel, so, ich bin der Beste hier, aber hinter den sieben Bergen, da sind noch Tausende, die sind noch viel, viel besser als ihr. Gibt es auch Leute, die können es richtig gut, oder? Ja, da kommt auch so irgendwelche Europameistertypen kommen da auch hin. Oh, krass. Und es ist eine Jugendherberge? Das ist eine Jugendherberge und deswegen komme ich da mit einem Pedobär-T-Shirt an. Weil auch so ein paar Kiddies und so. Sind es nur Männer oder spielen auch Mädchen Jojo? Ja, da spielen auch Mädchen Jojo, aber ich will. Ist es ein Action-Hobby? Ist es ein Action-Hobby, was für die Dame aus gute Frage vielleicht gut lenkt? Ja, das passt eigentlich schon. Man kann es draußen machen, man kann es aber auch drin machen, wenn es regnet. So je nach Perspektive ist es relativ Action. So für dich persönlich ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr Action als für denjenigen, der zuguckt. Aber ich würde schon sagen, dass das ein wenig fordernd ist. Ja. Hast du ein tolles Jojo, Christian? Ach, ich habe ganz viele tolle Jojos. Ich bin hier bei so, warte mal. Was ist da drauf? Was ist da drauf gemalt? Da ist gar nichts drauf gemalt. So ein Prinzessin-Lilifee-Jojo? Nee, ich bin bei so einem deutschen Jojo-High-End-Hersteller im Dev-Team mit drin und krieg so Prototypen, bevor die finalen Modelle rauskommen und kann dann sagen, ah, hier, das ist cool oder hier wäre es cooler, wenn es da ein bisschen dicker ist und so. Und dann habe ich danach Vorserienmodelle, die manchmal cooler und manchmal uncooler sind als das eigentliche fertige Modell. Okay. So in anderen Farbgebungen hier und so Sammlerstückzeugs halt, wo es dann irgendwie eine Auflage von 5, 2, 1 oder 10 gibt, aber nicht mehr. Okay, krass. Und hast du dich einfach angemeldet? Du hast gesagt, hier, ich spiele Jojo, gib mal hier Prototypen, oder? Nö, da hat man halt so... Ja, oder musstest du hinfahren und musstest erstmal deine besten Tricks vorführen? Nee, auch nicht. Da hat man halt irgendwie so im Forum miteinander geredet und weiß nicht, fand sich halt irgendwie cool und geschwätzt und passt. So Connections halt, weißt du? Mhm. Ja, cool. Not bad, not bad. Und du hast echt nichts von Günter Grass sein Gedicht gehört? Nee. Voller Skandal. Voller Skandal von der Weltweite, ja. Und dann erzähl doch mal. Nee, ich hab doch vorhin schon rezitiert. Nee, ich will dich jetzt nicht. Das ist so. Ja, und das ist, weil das so politisch brisant ist, machen sie sich da jetzt alle, scheißen sie sich wieder an, oder was? Ja, genau. Ah, das ist mir inzwischen so egal, wenn sich irgendwelche Leute wegen irgendwelchen Sachen, die sie nicht verstehen, weil Toleranzen zu gering sind, ankacken. Das ist mir immer. Aber ich habe es auch nicht verfolgt. Vielleicht haben sie auch recht. Haben sie recht oder haben sie nicht recht? Oh, in der Debatte halte ich mich komplett raus. Ja. Siehst du, da machst du es wie ich. Daher, also hier, also so über das, also, ich meine, Günter Grass hat ja irgendwie mit seinem Gedicht Israel angegriffen. Was durchaus jetzt kein Einzelaufkommen ist, also ist nicht einmal passiert, aber der Mann war halt irgendwann mal in der Waffen-SS gewesen und trotz Nobelpreis jetzt irgendwie über Israel herzuziehen und zu sagen, die gefährden Weltfrieden ist halt doch irgendwie ein bisschen kurz gegriffen, finde ich. Und irgendwie kriegt er natürlich jetzt aus, also irgendwie sagt jetzt jeder Grass so ja mal nicht, außer der Iran, der freut sich, weil Israel was abkriegt und irgendwie ist das alles voll konfus und ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, was reitet diesen Menschen mit seinen 82 oder 85 Jahren oder wie alt er ist, so ein Ding da rauszuhauen, was hat er sich dabei gedacht oder denkt er gar nicht mehr dabei, weil er ein bisschen alt ist. Also ich finde es irgendwie, ich finde es skurril, ich finde es krass, dass sich alle so, nein, ich verstehe, dass sich alle so aufregen darüber, aber ich finde es skurril, dass es überhaupt passiert und eigentlich finde ich das alles voll unwichtig, weil irgendwie finde ich das nicht ernst zu nehmen. Nein, es ist schon wichtig eigentlich, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Ich finde es absurd irgendwie. Ja, wenn jemand halt so alt ist, muss man halt überlegen, wie festgefahren da irgendwelche Denkmuster oder sonst was sind. Ja. Ja, aber ist ja nicht so, dass er irgendwie sein ganzes Leben lang rumgerannt ist und erzählt hat irgendwie Israel jetzt hier voll doof und so. Der hat ja auch einen Nobelpreis bekommen und der ist ja ein angesehener Literat. Jetzt haut er da so ein Ding raus, ein Gedicht, das sich nicht reimt. Das geht ja gar nicht. Ja, vielleicht will man einfach wieder ins Gespräch kommen. Weißt du, der Sido macht einen Arschfixung, um wieder diskutiert zu werden. Vielleicht bringt er halt jetzt irgendwie so den Israel-Hammer, um mal wieder ins Gespräch zu kommen. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, die Welt, du, das ist alles verrückt. Na gut, dann machen wir halt Schluss. Du machst Ostern, wir hören uns nächste Woche wieder. Ach, ich weiß auch nicht. Haben wir auch die Stunde geschafft. Nee, ich muss es jetzt irgendwie anders zu Ende bringen, weil sonst kriege ich gleich tierisch Ärger. Und dann haut ja irgendwie, dann schaut ja keiner mehr rein nächste Woche, oder? Also, ach, ich fand's gar nicht so schlimm. Ich find es immer gut hier und mir macht das Spaß. Ich freue mich auf nächste Woche. Passt schon. Ich bin eh so ein Mensch hier. Abends Reset-Knopf, morgens ist, passt schon wieder alles. Na, ist doch gut. Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so schnell da zu beeindrucken bist mit sowas. Ja? Ja, es kommt immer drauf an, wie lange. Ja. So die ersten 10 Minuten kam ich noch mit klar. Wenn man das dann natürlich über die ganze Folge durchzieht, wird es schwierig. Ja, es tut mir leid. Ja, das sei doch nicht so eine Zicke. Ich bin doch keine Zicke. Ich habe doch gesagt, es passt alles. Nein. Ich finde, es passt alles schon wieder. In der Zicke, jetzt zapfen wir uns an, jetzt geht die Hörerzahl hoch, cool. Ja, ich bin voll die Zicke, ich nehme dir das jetzt übel, mit dir mache ich nie wieder Podcast hier. Das ist voll doof. Oh, ich höre jetzt irgendwelche Schritte, ich glaube, es kriegt wieder eine Karte gezeigt. Oh, irgendwas passiert jetzt. Du wirst jetzt bestraft. Nee, jetzt hören die Schritte auf. Ich glaube, es hat schon abgeschaltet. Das ist Anlauf, um dich mit Anlauf in den Arsch zu treten. Ja. Oh, die Tür geht auf. Irgendwas passiert jetzt. Ja, ich krieg jetzt moralische Unterstützung. Von wem? Ich weiß nicht, von deiner Frau, die den Livestream mithört und hört, wie du mich hier fertig machst. Und ja, die Tür ist wieder zu, sie hat sich nicht getraut. Tja. Na gut. Ja, dann sagen wir Tschüss Podcast und Aufnahme und dann mache ich den Kram noch fertig und lad hoch und halte dich zumindest hier noch 10 Minuten drin. Alles klar. Ja, und hier Tschüss hier Podcast und Aufnahme. Ja, frohe Ostern und dicke Eier.